Kundgabe 6025. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.08.1954. Barmherzigkeit. Verhärtet eure Herzen nicht. Was ihr wollet, dass euch die Menschen tun sollen, das tuet ihnen auch. Versetzet euch stets in die Lage des Mitmenschen, der in Not ist, und denket daran, wie dankbar ihr wäret, wenn euch aus dieser Not herausgeholfen würde, und dann handelt, wie es in euren Kräften steht, und es wird recht sein vor meinen Augen. Lässt euch aber die Not des Bruders kalt, dann ist euer Herz schon verhärtet, und dann wird es euch schwerfallen, in das Himmelreich Eingang zu finden. Denn dann seid ihr ohne Liebe, dann erfüllet ihr nicht meine Gebote, und eure Seele kann nicht ausreifen. Die Wesenswandlung geht nicht vonstatten, die aber Zweck und Ziel eures Erdenlebens ist. Die Not des Mitmenschen kann wohl auch verschuldet sein, und dennoch solltet ihr ihm helfen, denn auch ihr selbst könnet in Sünde fallen und dadurch in Not geraten. Und ihr werdet auch meine Liebe und Barmherzigkeit in Anspruch nehmen, weil ihr euch unglückselig fühlet. Wenn euer Herz verhärtet ist, wenn ihr teilnahmslos vorübergeht an einem in Not befindlichen Menschen, so versetzet euch gedanklich in die gleiche Notlage, und es wird das Eis schmelzen. Es wird eine Welle der Erbarmung über euch fluten, so ihr überhaupt noch wandlungsfähig seid. Denn wisset, dass ihr alle in die gleiche Notlage geraten könnet. Wisset, dass ihr euer Schicksal nicht selbst bestimmt und ihr darum nichts von euch abwenden könnet, was ich über euch kommen lassen will zum Zwecke eurer Erziehung. Was heut euren Nächsten betrifft, kann morgen schon euer eigenes Los sein. Und erwartet ihr dann Hilfe, dann schenket sie auch dem Nächsten, und ihr werdet wohl daran tun. Denket nicht selbstgerecht, fühlet euch nicht erhaben und sehet nicht auf euren Mitmenschen herab, weil ihr irdisch besser gestellt seid oder scheinbar das Schicksal besser meistert. Denn dann veranlasst ihr mich, euch in gleiche Lagen geraten zu lassen, auf dass ihr es fühlet, was ihr zuvor nicht verstehen wolltet. Verhärtet eure Herzen nicht, sondern lasset euch berühren von jeder Not und suchet Hilfe zu bringen. Denn ihr gebet und empfanget reichlich zurück, was ihr ausgeteilt habt. Und ihr gewinnet euch die Herzen der Beschenkten, und das ist euer größter Gewinn, dass euch gute Gedanken nachfolgen, dass eurer in Liebe gedacht wird, was eure Seele als Kraft empfindet, zum eigenen Ausreifen. Und denket immer an meine Worte: Was ihr dem geringsten eurer Brüder tut, das habt ihr mir getan. Dann wird es euch leicht fallen, Not zu lindern. Und so ihr Gott nun über alles liebt, werdet ihr auch eurem Nächsten nicht die Liebe versagen, und ihr werdet meine Gebote erfüllen und ausreifen an eurer Seele. Amen.